Müssen wir uns überhaupt unterhalten? Wir können da auch Radio hören zum Beispiel. Was denn für ein Radio? Ein bisschen Soldatensender, Kriegssender. Genau, mach mal an. Kriegssender, gibt es sowas wieder? Auf 103,2. Ist doch schließlich im Krieg. Oh, im Krieg. Na hier, hör doch mal hin. Eine Kugel kam am Ende, es war bleib ihm bei der Hände. Und ah, und das wird für die Soldaten gespielt? Ja. Für unsere Jungs. Ich weiß ja nicht. Das heitert doch nicht auf. Klar. Super, oder? Der Karlauer freut sich. Wieso denn der Karlauer? Na, überleg mal. Bei der Kanone dort lud er in einem Fort. Na, und was sagt er sich da? Bin Laden. So, sehr witzig. Das ist doch lustig. Da ist man als Hörer dankbar und sagt, hey, hey, vielen Dank für dieses geniale Wort. Ja, das sind halt die Karlauer, die amüsieren im Moment. Komm, mach aus den Scheiß. Gut. Wieso denn? Ist doch lustig. So, Karlauer, jetzt zeig dir mal, welche Macht Hallo. Ich habe. Gleich schalte ich euren Sender ab. Das soll die wahr sein. Genau, Stimmungsmusik ist viel besser im Stau. Lässig. Ich hab keine Lust mehr, hier im Stau zu sitzen. Weiß ich, Ecke. Naja, nee. Aber warum eigentlich? Das kann ich dir sagen, weil ich einfach vorankommen will. Mal wieder Fortschritt spüren, so stimmt. Sieht's aus. Naja, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, mit der U-Bahn fährst. Wir haben doch nur schon festgestellt, dass die U-Bahn nicht mehr fährt. Du meinst, da würde man auch nur rumsitzen, stimmt? Ja. Aber da könnte man zum Beispiel lesen. Lesen. Steht U-Bahn nicht so oft im Stau. Ist ja auch real, hier passiert jedenfalls ja nichts. Darf doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn jetzt los? Was machst du denn da? Ich gehe. Du gehst? Wohin was denn? Was ist jetzt hier? Hauptsache ich gehe. Warte doch mal, ich komme mit. Wie bitte? Na los. Ich gehe mit, ich habe auch keine Lust mehr hier rumzulungern. Aber, Stadtplan mit, aber ich habe auch ganz einfach die Schnauze voll. Und du leidest so irre unter deinem Opportunismus. Was, wie ist das denn jetzt zu verstehen? Na überleg mal. Du hältst mich für opportunistisch nur, weil ich mich Bernd anschließe? Genau. Ist doch Quatsch. Nee. Opportunistisch wäre es, wenn ich mich entgegen meiner Überzeugung ihm anschließen würde. Ach so. Tue ich aber nicht. Aha. Ah, ja. Wir können uns ja irgendwo treffen. Wo denn? Wo denn? Ich weiß nicht, mal sehen. Ich rufe dich auf dem Handy an. Okay. Und mach dir vielleicht schon mal ein paar Gedanken darüber, was wir Bernd so zeigen können in Berlin. Okay, ja, du dir auch. Tschüss. Tschüss. Warte, Bernd. Mach hin, ich hab keine Lust hier zu überlachen. Ja.